We'll be right back. Turntable Days 2004. Die Sputnik Turntable Days in Text, Bild und Ton. Auf www.sputnik.de. We'll be right back. Sputnik Turntable Days 2004 Festival Radio. Roma vs. Nord. Live aus dem gläsernen Sputnik Studio. We'll be right back. Blick auf die Sputnik Turntable Days via Webcam. www.sputnik.de. Sputnik Turntable Days 2004 Festival Radio. Roma vs. Nox. Live aus dem gläsernen Sputnik-Studio.